1. Die Hand des Herrn kam über mich, und führte mich im Geist hinaus, um mich in eine Ebene abzusetzen, die vollständig mit Gebeinen bedeckt war. 2. Führte mich ringsherum an einen Vorbei, wo bei ICH feststellte, dass ein enorm Menschen knocken auf der Ebene lag, die bereits völlig ausgetrocknet waren. 3. Dann fragte mich, Menschensen, glaubst du, dass dies Gebein wieder lebendig werden können, worauf ICH antwortet, Herr, mein Gott, das weiß nur du allein vor. Er befahl mir, prophetisch zu diesen Gebeinen zu sprechen und sie aufzufordern, auf das Wort des Herrn zu hören. 5. Der Herr kündigteren, dass er Lebensatem in sie bringen wird, damit sie wieder zu lebendigen wiesen werden. 6. Er versprach, sie mit seinen, fließend hort zu übersehen und ihnen atem einzuhorchen, damit sie erkennen, dass der Herr ist. 7. Als ICH den Befehl ausführt, entstand ein Geräusch und ein Rasseln, waren sich die Nocken präzis zusammenfügten. 8. ICH beobachtet, wie seinen und fließen ihnen wuchsen und sich hort darüber spannte, obwohl sie noch keinen Atem in sich hatten. 9. Daraufhin forderte mich auf, dem Wind zu befehlen, aus allen Himmelsrichtungen herbeizukommen und dies Toten zu belieben. 10. Sobald ICH prophesied, drang der Atem in sie ein, so dass sie lebendig wurden und als eingewolltiges hier auf ihren Füßen standen. 11. Erklärt mir, dass dies Gebein das gesamte Haus Israel repräsentieren, das sich hoffnungslos und volligem entfühlt. 12. Deshalb sollte ICH ihnen verkünden, dass der Herr ihr Graber offnen und sein Volk zurück in das Land Israel führen wird. 13. Durch dies Befreiung aus ihren Graben werden sie's Fellows erkennen, dass der Herr ist. 14. Versprach, seinen Geist in sie zu geben, sie in ihre Heimat anzusiedeln und sein Zusage true zu erfüllen. 15. Danach empfing ICH ein weitere Botschaft des Herrn, die mich zu einer symbolischen Handlung erfordert. 16. ICH sollte sway Holtstabnemen und sie Jewels mit den Namen Judas und Joseph sowie den mit ihnen verbundeten Stammen beschriften. 17. Dies bei den Stab sollte ICH so zusammenfugen, dies sie in meiner Hand y ein einziger Stab erschienen. 18. Wenn mein Mitbürger mich nach der Bedeutung dieser Handlung fragen würden, sollte ICH ihnen die göttliche Absicht erklären. 19. ICH sollte sagen, dass der Herr den Stab Josephs Namen und in mit dem Stab Judas zu einer Einheit in seiner Hand verbinden wird. 20. Die beschrifteten Stab sollten Davy Ferrell Sichbar in meiner Hand bleiben, die Botschaft zu verdutlichen. 21. Der Herr kündigteren, die Israeliten aus allen Nationen zu sammeln, in die sie gegangen waren, und sie in ihr eigenes Land zurück zu bringen. 22. Dort wollte ich sie zu einem einzigen Volk vereinen, das unter einem gemeinsamen Königstaat und nie wieder in zwei Reiche geteilt wird. 23. Sie sollten sich nicht mehr durch Gottesdienst oder Verhen werden reinigen, da er sie retten, reinigen und als sein Volk nehmen wollte. 24. Mein Diener David Werder König sein, und sie werden all einem einzigen Hirten folgen, warend sie mein Gesetz und Vorschriften gewissenhaft befolgen. 25. Sie werden dauerhaft in dem Land wohnen, das ICH Jacob gegeben habe, und David wird für immer ein rechtmäßiger Herrscher sein. 26. ICH wird einen neuen Friedensbund mit ihnen schließen, sie soll reich machen und mein Heiligtum für immer in ihrer Mitte richten. 27. Mein Wohnung wird bei ihnen sein, so dass ICH er Gott bin und sie mein rechtmäßiges Volk sein werden. 28. Wenn mein Heiligtum dauerhaft in ihrer Mitte bleibt, werden auch die anderen Nationen erkennen, dass ICH der Herr bin, der Israel Highlight.